Thank you. sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werden. In der ganzen Welt, da wird man Knirscher sind ein Herz.

süßem Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und hoben an ein jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm: Den Jüngern und sprach: und danket, gab ihr